Schein. Es kommt immer wieder das Gefühl, wertlos zu sein. Du kannst mit niemandem sprechen, dein Image steht dir im Weg. Das alles zu erzählen, dafür ist es jetzt zu spät. Kaputt und ausgebrannt. Es hat alles keinen Zweck. Das Glück hat dich verlassen. Du rennst nur vor dir selber weg. Du führst ein gutes Leben, Familie, Haus und Geld. Doch zu vielen bist du nicht, dein Lachen ist gestellt. Du rennst ständig zum Psychiater, von deinen Leiden weiß nur er. 20 Jahre lang geschuftet, ist alles nichts mehr wert. Verödet, kaputt und ausgebrannt. Es hat alles keinen Zweck. Das Glück hat dich verlassen. Du rennst nur vor dir selber weg. Es dauert nicht mehr lange, bis alles zusammenbricht. Dein Dasein ist eine Lüge, niemand kennt dein wahres Gesicht. Am Abgrund vor dem Sprung, doch soll es keiner sehen. Das Leben geht weiter, doch du kannst nicht mehr gehen. Verödet, kaputt und ausgebrannt. Es hat alles keinen Zweck. Das Glück hat dich verlassen. Du rennst auch vor dir selber weg.